Mit dem Titel Andersdumm, was eine Kurzform ist, eines Satzes, den Thomas Ebermann in seiner Revue Firmenhymnenhandel, die auf Kampnagel gespielt worden ist und jetzt wieder 4 Tage hintereinander spielt, einen Protagonisten sagen lässt über die Piraten. Andersdumm, aber auch dumm. Mein Titel heißt Andersdumm. Was an der Partei der Piraten missfällt, ist das Programm, sind die Mitglieder, die Wähler, die Sympathisanten und die sogenannten Kritiker. Was an der Partei der Piraten gefällt, sind die Programme, die Wähler, die Sympathisanten und die versammelten Miesfelder der anderen Parteien. Der 16. Jugendstudie der Shell AG zufolge, denn wozu sind Mineralölkonzerne da, als zum Auftreiben der Benzinpreise und zum Auskultieren der Kundschaft, haben 75% der Jugendlichen aufgehört, Politikern zuzuhören. Sie ziehen es vor, ihre dadurch gewonnene Freizeit mit Simsen, Posten und Surfen zu verdödeln. Das wurmt die Berufenen und die selbsternannten Lehrer der Gemeinschaftskunde, die gerne der Zeiten gedenken, da an Wahlabenden die Hochrechnung mit Erziehung der Lottozahlen um die Quote konkurrierte. Worunter hat die Begeisterung des demokratischen Souveräns für sein vornehmstes Recht so schmählich gelitten? Sind es Tiefebenen der Demokratie, auf denen eine Annegret Kramp-Karrenbauer, weil sie die Stimmen von ziemlich genau 21,5% der Wahlberechtigten erhalten hat, als, Zitat, strahlende Heldin gefeiert wird, bei deren, Zitat, überraschend deutlichem Sieg nach übereinstimmenden Berichten die Partygäste der CDU des Saarlandes in unbändigen Jubel ausbrachen, obwohl 40% der Wahlberechtigten lieber einen anderen Bewerber im Amt des Ministerpräsidenten gesehen hätten. Sind es Erfahrungen der Art, dass alle Staatsgewalt bei der Entscheidung, ob die rausgeworfenen Schleckerfrauen, was für Namen sich Leute aber auch gefallen lassen, bloß mies behandelt werden sollen oder noch etwas mieser, von den Repräsentanten jener etwa 3% des Volkes ausging, die zur Tatzeit Anhänger der FDP waren? Oder ist es der organisch gewachsene Eindruck, dass die Antwort auf die Frage, welche Doppelnull die Lizenz zum Regieren erhält, allein oder im Verein mit anderen Nullen jenseits und lange vor der Wahl erteilt wird, in jener Wirtschaft, die ihre Medien geeignete Bewerber aufbauen lässt zu Angeboten, die keine Partei ablehnen kann, weshalb diese ihre Kandidaten mit 99,3%, Frau Kraft von der SPD, 99,8%, einer der Herren Lindner von der FDP, und 98,4%, Frau Löhrmann von den Grünen Basisdemokraten, zu wählen, sich verpflichtet fühlen. 60 Jahre nach der misslungenen Reedukation ziehen Deutschlands Lohnschreiber in diesem Frühjahr über die Vorwahlen im Land of the Free her, die doch nur auf offener Bühne verhandeln, was im Land der Dorfrichter und Stänkerer hinterm Vorhang geschieht. Wer drüben fürs Regieren nominiert werden will, muss von der Klasse, der das Land gehört, mit mindestens 100 Millionen Dollar ausgestattet sein. Das sollten die Russen mal einführen, da würde sie aber zur Hyäne, Hillary, das Clinton-Weib. Der Kandidat bietet dafür Gewähr, die Politik des Vorgängers so reibungslos fortzusetzen, wie Hillarys Gatte die von Reagan und des alten Bush oder wie Obama die des Jungen. Das Verfahren ist nicht ganz schmerzlos, aber kurzweilig. Hüben müssen sich Kandidaten um ihre Zulassung auf einem schier endlosen Kreuzweg von Industrieverband zu Stiftung, von Stiftung zu Redaktion und zurück verbeugen, bis sie die dort angestellten Vertreter der Wirtschaft überzeugt haben, dass Kohl der bessere Schmidt sein wird, Schröder der bessere Kohl und Merkel die bessere Schröder. Dass Sigmar Steinmeier nicht zum besseren Merkel aufsteigen wird, besorgen hoffentlich die Piraten. Ihr Einzug in den Bundestag nehme sowohl Schwarz-Gelb wie Rot-Grün die Mehrheitschance. Und weil anderes nicht geht, bevor die Linkspartei endlich die deutschen Exportmärkte mit der Waffe in der Hand abzusichern bereit ist, also erst in schätzungsweise 3-4 Jahren, gilt heute bereits Angela Merkel als zur nächsten Kanzlerin einer großen Koalition gewählt. Das alles spricht für die Piraten. Gegen sie spricht der Erfolg. Wer von jetzt auf gleich in jeden Landtag einzieht, wenn die Demoskopen ohne einen anderen Grund dafür zu finden als den sogenannten Protest bei 13% sehen und wessen Mitgliederzahl über Nacht auf 25.000 steigt, kann nichts wollen, was Zeit für einen Gedanken kostet, schon gar nichts Neues. Vorwürfen, es sammle sich bei ihnen allerlei sexistisches, rassistisches, gar braunes Gesinde, begegnete ein Pirat mit der Auskunft, in jeder Partei gibt es 10% Idioten. Der Mann hat ja so recht, wenn ich an Nahles, Dobrindt, Hinze, Roth, Döring und Gerke denke, oder an Manuela Schwesig, die stellvertretende Vorsitzende der SPD, die an ihr Tagwerk, das Schikanieren armer Leute, nicht gehen kann, ohne zuvor ein Morgengebet verrichtet zu haben, weil sie, Zitat, der Glaube trägt, dass es eine schützende Hand Gottes gibt. 10% Idioten, das ist überall zu tief gegriffen. Aber gut, eine Partei, die Politik ganz anders machen will, könnte ein paar mehr davon haben. Ganz so schlimm wie bei den frühen Grünen, wo Mao und der Reichsnährstand sich die Hand reichten, steht es an der Wiege der Piraten nicht. Wenn der bayerische Innenminister Joachim Herrmann definiert, was die Grünen vor 30 Jahren über Bord geworfen haben, das fischen die Piraten jetzt wieder aus dem Meer, meint er natürlich nicht das völkische Erbe, das bei seiner CSU gut aufgehoben ist. Und wenn Christian Lindner von der FDP sagt, die Piratenpartei ist eine Art Linkspartei mit Internetanschluss, ist das die reine Wahrheit, erzählt als Dummtisch. Weil die Linkspartei natürlich nicht die rote Gefahr ist, wie Lindner meint oder zu meinen vorgibt, sondern eine nette Sozialdemokratie, deren Anschluss ans Internet aus ihr so gut Piraten machen könnte, wie der Anschluss ans Vaterland aus den Grünen eine FDP im Webpelz gemacht hat. Womit wir bei den sogenannten Kritikern wären. Journalisten und Politologen aller Richtungen, die den Ernst ihres Lebens vom frivolen Umgang der Piraten mit Formen und Inhalten des politischen Sabbelbügeltums einer sanften Lächerlichkeit ausgesetzt sehen. Was macht man mit einem Younger Statesman, der auf die Frage, wie er es mit der Transaktionssteuer oder den koreanischen Raketen hält, schulterzuckend gesteht, dass er es entweder nicht weiß, noch nicht weiß oder gar nicht wissen will, weil seine Meinung, wie die der Fragenden, so wirkungsmächtig ist wie der in China umfallende Sack Reis. Kindisch seien die Piraten und verantwortungslos. Am lautesten bellen es die an empfindlichster Stelle Getroffenen, die Grünen. In Umfragen sind die Piraten schon an ihnen vorbei und behalten die Demoskopen recht, wird es im Bund wie in den Ländern mit grünen Ministern erstmal vorbei sein und ein Jahrzehnt des Staus von 100.000 Karrieren angebrochen. Jürgen Trittin, der zum Dank für seine Erfindung des Gauk schon als Vizekanzler vorgemerkt war, hat's Hochdero-Laune verhagelt. Wir werden die Piraten zwingen, Position zu beziehen. Ihnen fehlt es noch an politischen Inhalten, sagt er. Von Trittin, Künast, Roth und Özdemir lernen heißt, bombardieren, Arbeitslosengeld kürzen und mit Geheimdiensten Geheimnisse teilen lernen. Dass die Piraten über alle Voraussetzungen verfügen, nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu werden, guckt den frechsten ihrer Frechdachse aus jedem Knopfloch. Wie aus diesem, den mit 2/3 ihrer Delegierten gefassten umstürzlerischen Beschluss, alle Drogen für Erwachsene zu legalisieren, weil, Zitat, Genuss und Rausch Bestandteil unserer Gesellschaft seien, begründeten sie mit der, Zitat, grundlegenden sozialen Funktion der Drogen. Der Konsum und der Erwerb von Genussmitteln muss legalisiert werden, andernfalls ist der Staat nicht in der Lage, regulierend einzugreifen. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Aus ihren virtuellen Eimerchen werden diese Piraten kein virtuelles Schäufelchen virtuellen Sands ins real existierende Getriebe der neuen Weltmacht schippen.